Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Aus dem wörnerschönen Würzburg wird es gepodcast mit Paul Alvarez Löblich. So, heute ist ein sehr, sehr schöner Tag hier draußen. Schön, weil ich graue Tage und Schnee mag. Heute ist auch der erste Adventssonntag, der 27. November 2005, und wir haben heute für euch alle eine ganz spezielle Sendung. Heute haben wir nur Musik auf Englisch. Natürlich aus südamerikanischen Ländern, aber auf Englisch. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano bajo el nombre Podcasteando. This podcast is also available in English by the name Podcasteando. Ganz kurz wollte ich noch sagen, bevor wir mit lustigen Sachen anfangen, dass wir haben jetzt eine neue Adresse. Also es ist die gleiche Webseite. Es ist gepodcast.tk, und das ist einfach eine Weiterleitung zu unserem Weblog gepodcast. Wie war's? Blogspot.com. Eigentlich ist es besser, wenn ihr direkt in gepodcast.blogspot.com geht, weil da kriegt ihr keine Werbung. Durch gepodcast.tk kriegt ihr ein bisschen Werbung, aber es ist ein bisschen einfach zu merken. Wir wollen heute unser Englisch-Special mit einer Gruppe aus Argentinien anfangen. Aber davor auch aus Argentinien. Wenn es Leute gibt in Argentinien, die diese deutsche Version hören, dann freuen sie sich bestimmt auf ein Konzert von der Gruppe Ruta Roots. Die spielen Reggae und sind recht gut. Wir haben viele Lieder von denen bekommen, nur noch nicht gespielt, weil wir wollen dann später eine so Sondersendung mit nur Reggae machen. Dann werden sie bestimmt dabei sein. Für die, die in Argentinien aber sind, sie haben ein Konzert im Dub Club, das ist Avenida Nazca al 1700, wann war das? Donnerstag, 1. Dezember. Und da spielt auch Nati Combo. Also gut, nicht verpassen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Gut, jetzt gehen wir zu unserem ersten Lied von heute. Diese Gruppe ist super gut. Ich habe schon gesagt, die kommen aus Argentinien. Und die spielen Punkrock und kommen aus der wunderschönen Stadt Mar del Plata. Die spielen schon seit einem Jahr zusammen und nehmen für ihre erste CD auf. Die wird Smoke or Die heißen. Und das erste Lied ist, was wir heute hier spielen hören. Dieses Lied kennt keiner. Dies ist ein neues Lied. Niemand kennt's, exklusiv im Podcast kannst du hören ihr neues Lied Deepest. Das ist nicht eine fertige Version, also es wird noch besser sein. Aber soweit ist es wirklich cool. Also, mach's laut. Away from you. aus Argentinien, Marcon Death with Deepest. War das nicht einfach klasse? Diese Leute sind Lukas, Chucky, Lea, Alex, Janos und Ariel. Mar del Plata, Argentina. Diese Leute, oh, die sind wahnsinnig cool. Also ich höre dieses Lied schon seit ein paar Wochen und ich höre es täglich. Ich krieg nicht genug davon. Es ist einfach genial. Weißt du, meine Mutter, sie macht die beste Bolognese-Soße der Welt. Ich habe es schon überall probiert. Und niemand macht wie sie. Also ich weiß, jeder sagt das, aber hier ist wahr. Aber meine Mutter ist ein bisschen weit entfernt. Etwa 750 Euro und 10 Stunden mit dem Flugzeug in Venezuela. So, ich kann nicht ihr Bolognese-Soße essen. Und was macht man dann? Entweder man kocht selber, was ich oft gemacht habe, aber das dauert über 3 Stunden. Also, selbstverständlich Lidl. Diese Fixpackungen, die sind so gut, die schmecken so chemisch, aber trotzdem so lecker. Jetzt gerade esse ich einen vollen Topf dieser Sache mit halben Kilo Nudeln oder so. Also wenn ich plötzlich ein bisschen komisch nach den Liedern klinge, ist, weil ich inzwischen auch esse. Aber mein Bauch ist jetzt glücklich. Und glücklich wird ihr auch sein nach unserem nächsten Lied. Diese Leute haben wir schon mal gehabt. Die sind Saltamontes. Aus Argentinien, auch aus Buenos Aires diesmal. Und wir haben von denen ein Lied gehabt in der ersten Sendung. Ich habe gesagt, dass diese Leute ein bisschen merkwürdig, also merkwürdige Musik spielen, aber ich habe euch nicht wirklich Beweise gegeben. Ich habe dann ein Lied gespielt, die war richtig cool, aber nicht so merkwürdig. Dieses Lied aber ist absoluter LSD-Tripping. Ich liebe es. Es ist mein Lieblingslied von denen. Und ich glaube, ihr werdet es auch mögen. Jetzt von Saltamontes, como Roland. Das war Saltamontes. Ist das nicht einfach ein geiles Lied? Es ist, ich denke immer, wenn ich es höre, an Pixies und vielleicht Where is my mind? Und vielleicht auch ein bisschen an Radiohead bei ihren CD My Iron Lung. Das ist ein bisschen psychedelisch, also ein bisschen psychedelischer als der Rest. Und ich weiß nicht, ich finde es super. Und diese Frauenstimme ist einfach genial. Also ich könnte diese Stimme an mein Ohr einfach so gern hören. Ah, das war Como Roland von Saltamontes. Also ihr wisst jetzt, bestimmt habt ihr schon bemerkt, wie kacke mein Mikrofon ist. So, wenn ihr diese Sendung richtig mag, ja, also ihr findet es geil und hört es jedes Mal und montags, ihr geht zum Computer voll schnell und guckt, ob es eine neue Folge gibt, dann vielleicht, also ich wäre absolut dankbar, besucht unsere Webseite gepodcast.tk oder gepodcast.blogspot.com. Da gibt es eine kleine einen kleinen Grafik, da steht Spenden mit PayPal. Also wenn ihr wirklich nett seid und ihr ein paar Euro spendieren wollt für einen neuen Mikrofon, ich glaube, wir alle wären super dankbar. Ich kaufe es nicht selber, weil ich arm wie eine Ratte bin. Sonst würde ich es super gerne tun. Mal sehen, vielleicht später, wenn ich reich bin, dann kaufe ich mir ein tolles Mikrofon. Aber bis dahin wird es eine Weile dauern. So, vielleicht habt ihr Lust, dass die Sache ein bisschen besser klingt. Dann könnt ihr super gerne ein paar Euro spendieren. Also nicht 100 bitte, sondern ein paar nur. Und dann sind wir alle glücklich. Mit dieser tolle, brutale Bitte an euch gehe ich zur nächsten Gruppe. Diese Leute heißen Blackout und kommen aus Guatemala. Es ist unglaublich, wie jung diese vier sind. Also die sind, ich glaube, zwischen 16 und 17 Jahren. Und die spielen so gut. Die haben nur eine Aufnahme, ja? Also so viel kann ich auch nicht sagen. Aber ich habe es auch seit ein paar Wochen gehört und auch täglich. Ich kenne es schon auswendig. Und es klingt ein bisschen nach Boxcar Racer, ja? So wie Blink, aber mit dieser dunklen Note. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich genial sind oder einfach schlecht, aber irgendwie die Stimme, es ist versetzt, ein bisschen. Und man denkt, war das ein Fehler gerade? Aber nein, dann klingt es gut. Ich glaube, es ist absichtlich. Ich kann es nicht versichern. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Zeilen schreiben zu unserem E-Mail podcastando@gmail.com und sagen, was ihr meint. Die Leute von Blackout freuen sich bestimmt auf ihre Kommentare. Hört selber und vielleicht könnt mir verraten, was es alles soll. Von Guatemala Blackout mit ihrem absolut geilen Lied Believe You Me. Broken hearts are fading, so the waiting finally coming home. It was a long time after it, time for me to truth. So the lies, cause you're finally coming home. Blackout. Das ist einfach genial. Also diese da am Ende, das soll nicht da sein, aber merkwürdige Technologie. Wir werden nie wissen, ja, was das war. Also gut, meine Bolognese-Sauce ist schon alles und ich habe schon ein Glas Wasser getrunken, sodass ich nicht mehr komisch spreche. Aber das war lecker, ey. Und sind diese 25 Cent fix, die sind am besten. Also die von Knorr, die sind Mist im Vergleich. Ah, Blackout war das. Diese Leute, also das, diese Versetzung der Stimme, das kann nicht zufällig sein, oder? Also jedes Mal, jedes Chor, ich glaube, das ist absichtlich. Ich finde es so geil. Und mit diesem Lied gehen wir jetzt über zur letzten. Brainless. Ich habe von den Running Potatoes schon mal gesprochen. Wir haben sogar ein Lied von denen in der letzten Folge gehabt. Das war Schlusslied. Und dieses Lied ist noch besser. Dieses Lied heißt Brainless, so wie der neue Album, der erst seit ein paar Tagen in Argentinien zu kaufen ist. Und sie sind so kreativ. Diese CD kommt mit 3D-Effekte überall und mit 3D-Brillen. Nicht nur das, die Videos, die sie später machen werden, die haben auch 3D-Szenen, sodass die Leute, die die CDs gekauft haben, die Videos sehen können und die ganze 3D-Effekte wahrnehmen können. Ich finde es so geil. Dieses Lied ist das absolute Genialste. Also stell deine Lautsprecher super laut, macht so einen Krach zu Hause, dass deine Mutter und deine Nachbarn dich hassen. Das wird einfach genial sein. Von The Running Potatoes aus Buenos Aires, Argentina, Brainless. Running Potatoes, Brainless. War das nicht einfach genial? Also, ah, oh, was ein Lied. Wenn der Rest der CD halb so gut ist wie dieses Lied, ist ein absoluter Treffer. Also, wenn ihr nach Argentinien geht, oder wenn ihr es geplant habt, dies ist genau die richtige Zeit. Diese Leute haben ein Konzert am 7. Dezember in Buenos Aires. zusammen mit No End aus den USA und werden danach, ich glaube, während Dezember und dann Januar irgendwann in Paraguay auch spielen. Tolle Leute, auch super nette, super freundliche Menschen, die schreiben die ganze Zeit und fragen, wie alles läuft und alles mit der Show, mit der Initiative. Die sind geil. Und ich bin ein großer Fan von denen jetzt. Das war Brainless. Na gut, Leute, das war unsere Show für heute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt so gern gehabt wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir immer gerne zum Podcastieren darüber. Das ist Spanisch, Gott, ey. podcastando@gmail.com. Senden, E-Mails von Produzenten und Labels sind auch willkommen. Diese letzte Gruppe, die sind scharf auf Europa, die wollen unbedingt kommen, also Chance benutzen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show, gepodcast.blogspot.com oder jetzt gepodcast.tk. Aus einer leeren Flasche Tequila unter deinem Bett, das war gepodcast mit Paul Alvarez Lüblich. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. Chao.